alle Schimpfe gehen heute mal früher nach Hause. Naja, das ist wohl klar. Alle Schimpfe sind da, wir stehen auf der Straße. Naja, das ist wohl klar. Wir freuen uns auf diesen Tag, auf unsere Schlumpfenparade. Das ist interessant. Große Waage mit Bo-